Das sind unsere Themen. Milchkontrollverein zieht Bilanz, Wettbewerb zur Suchtprävention und Feuerwehreinsatz in Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der Milchkontrollverein Mittelweser hat sich kürzlich zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen. Das wichtigste Thema war dabei das Tief der Milchpreise. Diese seien mit 25 bis 27 Cent pro Liter extrem niedrig. Der Grund dafür sei unter anderem die geringe Nachfrage. Kreislandwirt Tobias Göckeritz kritisierte das niedersächsische Ministerium, welches die Landwirte dazu auffordert, sich dem Weltmarkt zu stellen. Er rief die Landwirte dazu auf, sich an der Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen. Der hiesige Bundestagsabgeordnete Axel Knörich ruft die Städte und Gemeinden in seinem Wahlkreis zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention auf. Bis zum 15. Januar können Konzepte zur Suchtprävention eingereicht werden. Mit der Ausschreibung sollen herausragende Ansätze bekannt gemacht und anerkannt werden. Die Beiträge können sich auf Suchtstoffe oder auf Glücksspiel oder Online-Sucht beziehen. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg wurde gestern zu einem Einsatz im Alpheideviertel gerufen. Diverse Straßen im Ortsgebiet waren von einer Ölspur betroffen. Die Feuerwehrleute konnten diese abstreuen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.